Deutschlandfunk, Lesezeit. Mit Hajo Steinert, guten Abend. Ich begrüße Sie zum zweiten Teil unserer vierteiligen Sendereihe, in der wir an jedem Mittwoch in diesem Monat anlässlich des Geburts- und Todestages eine der Ausnahmeerscheinungen der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts ausstrahlen. Rolf-Dieter Brinkmann, von ihm ist heute die Rede. Vor 65 Jahren wurde er geboren, vor 30 Jahren, am 23. April 1975, starb er gerade 35 Jahre alt in London. Nach seinem Auftritt auf einem internationalen Lyrikertreffen in Cambridge kam er bei einem Autounfall in der britischen Metropole ums Leben, weil er als Fußgänger den Linksverkehr nicht beachtet hat. Rolf-Dieter Brinkmann, geboren wurde er in Vechta am 16. April 1940. Heute stellen wir einen frühen, exklusiv für den Deutschlandfunk entwickelten Prosatext London Piccadilly Circus vor. Im Rahmen einer 1966 ausgestrahlten Sendereihe Straßen und Plätze gab die Literaturredaktion des Deutschlandfunk Rolf-Dieter Brinkmann den Auftrag, nach London zu fahren und den dortigen Piccadilly Circus zu beschreiben. Es entstand ein eindrucksvolles, im Rhythmus des Beat verfasstes Prosastück, bestehend aus einem einzigen Satz, 16 Minuten und 55 Sekunden lang. London Piccadilly Circus wurde erstmals am 4. März 1966 im Deutschlandfunk ausgestrahlt und wurde später in Manfred Frankes Sammelband Straßen und Plätze aufgenommen. Manfred Franke war der Redakteur, der die Arbeit damals in Auftrag gab. Rolf-Dieter Brinkmann, er betrat Anfang der 60er Jahre als Schriftsteller in Köln die literarische Bühne. Nach Einzelveröffentlichungen war 1965 sein erster Erzählband »Die Umarmung« erschienen. 1966 folgten weitere Erzählungen unter dem Titel »Raupenbahn«. London Piccadilly Circus ist dieser frühen, zwischen 1965 und 1967 entstandenen Kurzprosa zuzuordnen. Zusammen mit Nicolas Born, Günter Seuren und Günter Herburger stand Brinkmann für eine neue Tendenz innerhalb der deutschen Literatur. Dieter Wellershoff, damals Lektor beim Verlag Kiepenheuer und Witsch in Köln, wollte diese jungen Autoren einem größeren Publikum zugänglich machen. Gemeinsam war ihnen eine in der deutschen Literatur der Gegenwart bis dato noch unbekannte literarische Ästhetik. Die Radikalität dieser Ästhetik bestand in einer Ablehnung konventioneller Erzählmuster und einer Hinwendung zu einer konsequenten Beschreibungsästhetik. Man sprach von Kölner Realismus. Wie beim französischen Nouveau Roman pflegten die Autoren des Kölner Realismus eine geradezu fotografische Wahrnehmung der Außenwelt. Mit programmatisch-antimetaphysischem Gestus setzten diese Texte einen sinnlich konkreten Erfahrungsausschnitt an die Stelle universeller Daseinsmodelle. Sie bedienten sich dabei neuer literarischer Verfahren wie subjektiver Perspektiven, dem Wechsel zwischen Nah- und Fernsicht und Techniken der Zeitdehnung und Zeitraffung. Entsprechend der Romantheorie eines Alain Robbe-Grillet sollte durch die Detailbesessenheit des Beschreibungsstils die Auslieferung an eine objektive Wirklichkeit durchbrochen werden. Im scharfen Fokussieren des beliebigen Details wird die Ordnung der Dinge systematisch verwirrt und neu zusammengefügt. Auch Brinkmanns Texte sind, insbesondere seine Experimente mit fotografischen und filmischen Verfahren in der Literatur, von Robbe-Grillet inspiriert. Programmatisch übernimmt der Autor den zentralen Begriff der Momentaufnahme des Standfotos in seinen Arbeiten. In seiner verstreut publizierten Kurzprosa aus den Jahren 1965 bis 1967 haben diese Standbilder oder Aufnahmen mit feststehender Kamera literarisch Ausdruck gefunden. London wird für Rolf-Dieter Brinkmann zum schicksalsträchtigen Ort. Seit 1965 unternahm er mehrfach Reisen in die englische Hauptstadt. Dort entstand auf einem Notizzettel auch das vermutlich erste deutschsprachige Popgedicht mit dem englischen Titel »To Lofty with Love«. Nur 200 Meter von jenem Piccadilly Circus entfernt, an dem sein Verfasser fast genau 10 Jahre später mit 35 Jahren von einem Auto überfahren werden sollte. Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang. Groteskerweise vom Autor selbst in einer ihn kennzeichnenden Drastik in dem 1967 entstandenen Gedicht mit dem Titel »Auto« vorweggenommen. Dann heißt es, der Wagen setzte noch einmal zurück und die Hinterreifen zerquetschten endgültig ihm die Brust. »Du lieber Himmel«, sagten sie, »das muss schmerzhaft sein, so dazuliegen im eigenen Dreck.« London Piccadilly Circus der Inhalt. Um die Atmosphäre eines Zimmers zu beschreiben, müsse er Dinge beschreiben, die Farbe, Tapeten, die Bettdecke. Dies soll er am 23. April 1975 gesagt haben, als er sich in London auffiel, wenige Minuten bevor er bei diesem Verkehrsunfall ums Leben kam. Diese charakteristische Beschreibungstechnik konzentriert auch die 10 Jahre vorher für die Sendereihe Straßen und Plätze im Deutschlandfunk entstandene Erzählung London Piccadilly Circus. Wie die anderen frühen Prosatexte von Rolf-Dieter Brinkmann liest sich Piccadilly Circus auf den ersten Blick wie ein Stück postmoderner Naturalismus, der durch die Verwendung filmischer Mittel auf die Spitze getrieben wird. Der ausschließlich rezeptive Erzähler bleibt distanziert außen vor und ist doch mittendrin. Er versucht, dem Sog der Außenwelt gerecht zu werden, indem er sich allen Sinnesorganen hingibt. Der Text bewegt sich im Spannungsfeld zwischen permanenten, nicht zu stoppenden, den Protagonisten beherrschenden Sinneseindrücken und dem distanzierten Kamerablick. Durch systematische Verschachtelungen und Wiederholungen wird der Text rhythmisiert. Die exzessive Verschriftlichung der kubistisch verfremdeten Wahrnehmungsbruchstücke erzeugt die Vorstellung einer unendlichen Variabilität eines Themas. In endlosen Variationen umkreist die Sprache das Geschehen. Ähnlich einer Sprachzentrifuge werden die Wahrnehmungen dabei einerseits auseinandergerissen und andererseits zu einer Essenz verdichtet. Der Beschreibungsterrorismus stellt eine Zumutung an unsere Sinnlichkeit dar. Der Hyperrealismus, die übertriebene Genauigkeit sind Effekt eines Kameraauges. Das Prosastück London Piccadilly Circus orientiert sich dabei an Echtzeitverfahren des von Brinkmann sehr geschätzten Andy Warhol und dessen Filmexperimenten. Brinkmann adaptiert die feststehende Kamera in Warhols 8-stündigem Film Empire, indem er den Blick aus einer unveränderten Perspektive auf den Londoner Platz richtet. Die weit aufgezogene Kamera schreitet die Umgebung ab. Das objektive Erzählauge orientiert sich im Raum, indem es auch scheinbar bedeutungslose Gegenstände zueinander ordnet. Genaue Wahrnehmungsprotokolle werden erstellt, kleinste Wirklichkeitsausschnitte in mikroskopisch genauen Bildeinheiten zerlegt, neu und verwirrend geordnet und in Beziehung zueinander gesetzt. Die einzelnen Bildeinheiten werden mit filmischen Techniken beliebig vergrößert, wie mit Zoom langsam herangeholt oder bewusst in Unschärfe gesetzt. Bildelemente werden überlagert, doppelt belichtet oder scharf konturiert, Details aus ihrer Umgebung isoliert. Dabei fällt auf, dass das Kameraauge selbst permanent präsent ist. Brinkmanns London Piccadilly Circus ist literarisches Wahrnehmungstraining auf höchstem Niveau. Der Text verstößt bewusst gegen gebahnte Wahrnehmungsabläufe. Neue, fremde Darstellungsformen eröffnen dem logozentrischen Medium Text eine neue sinnliche Qualität. Und sie stellen Wirklichkeit als ungesicherte und ihre Deutung über gängige Ordnungsstrukturen von Zeit und Raum als fragwürdig heraus. Wirklichkeit wird hier zur fiktionalen Konstruktion des Wahrnehmenden, dessen technische Verfahren die Erzählung seziert und verfremdet, um unbewusste Wahrnehmungsabläufe ins Bewusstsein zu holen. Rolf-Dieter Brinkmann liest: Tot, leer, erloschen, wie ausgebrannt, als ob alles längst schon veraltet und nicht mehr in Betrieb sei, stillgelegt, die Fassungen und Halterungen verrostet und einem langsam fortschreitenden Verfall überlassen, die Gerüste, die Aufbauten, die querverlaufenden und hochstrebenden Stangen und Eisenträger mit den verschieden großen Buchstaben, die in immer anderen Schrifttypen ausgeführt worden sind, diese bunt gespritzten, bauklotzartigen Blechgehäuse mit den darauf befestigten oder darin eingelassenen dünnen, häufig zweifach oder dreifach nebeneinander herlaufenden Glasröhren oder den dicht hintereinander eingeschraubten Glühbirnen, die den Windungen und Schleifen, den Auf- und Abstrichen des jeweiligen Buchstabenblocks folgen, diese breiten, gläsernen Leuchtstäbe und durchgehenden weißlich-grauen oder farbigen Neonröhren, die die einzelnen Reklameflächen umranden und voneinander absetzen und die in diesen größtenteils rechteckigen, langgestreckten Flächen eingesetzten Schaubilder, die wieder aus Blechgehäusen, Glühbirnen und farbigen Glasröhrchen zusammengesetzt sind, die großen Nachbildungen von Verpackungen, weiße, längliche Kästen, die hintereinander aufgereiht sind in einem weit ausgeschwungenen halben Bogen, der klein, mit einem nicht mehr genau erkennbaren weißen Fleck oben am Rand einer dieser rechteckigen, mit Neonröhren umrandeten Flächen einsetzt, in die die Vorderfront des Gebäudes an der Ecke aufgeteilt ist, einer Fläche, die den weitaus größten Teil dieser Fassade einnimmt, dicht hintereinander gestaffelt in perspektivischer Verkürzung weiße Kästen angeordnet, die, als kämen sie aus der Tiefe des Gebäudes selber, das Schaubild einer bekannten Kaugummimarke abgeben, healthful, delicious, satisfying, oder daneben, etwas höher angebracht, noch an der Fassade desselben Eckhauses, die aber an der Stelle schon zur Straßenfront der dort von Norden her auf den Platz mündenden Shaftesbury Avenue gehört, in einer ähnlich großen, rechteckig abgesteckten Fläche wie die von Wrigley's, das Firmenzeichen in Art eines Wappenschildes, dessen obere Linie nicht waagerecht verläuft, sondern genau in der Mitte geteilt, sich zu eben der Mitte in zwei angedeuteten Bögen hinaufschwingt und dessen innere Fläche von zwei mächtigen gelben Buchstaben ausgefüllt wird, die sich von dem petrolgrün schimmernden Untergrund abheben und aus dem Glas oder dem wie Glas aussehenden Kunststoff des Wappenschildes herausgepresst sind, sodass das Schild, obwohl mit den beiden Buchstaben 1 durch die erhabenen Buchstaben plastisch erscheint, das Firmenschild wieder, wie die anderen Firmenzeichen daneben und darunter, an Gestänge befestigt, schmalen, gitterartig gefügten Eisenbändern, die von in die Hauswand hier und da eingelassenen Trägern und Klammern gehalten werden, abgerückt von der Gebäudefront, sodass trotz der in sich schon plastisch wirkenden Schrift und des Firmenschildes die ganze rechteckige Reklamefläche eine Tiefe erhält, Aufbauten und Gerüste, ein Gewirr von Stangen, von Klammern, Haltern und Blechkästen, von dünnen, fließenden, wie Handschriften aussehenden Glasröhren, die nur am Anfang und am Ende an dem Gestänge befestigt sind und frei zu schweben scheinen. Dieses Gewirr von breiten, erloschenen Schriftbahnen, die an einigen Stellen ineinandergesetzt sind und nicht sofort bei Tageslicht entwirrt werden können, was gleich über den kleineren, dicht zusammengedrängt stehenden Neonleuchtschriften, die zu den Läden im Erdgeschoss gehören und unmittelbar über den Ladeneingängen und Schaufenstern angebracht sind, beginnt und über die gesamte Vorderfront des Eckhauses sich ausgebreitet hat, bis hinauf zu dem abschließenden Gesimse und noch darüber hinausgehend, da am Ansatz des Daches weitere Flächen hochgezogen worden sind, längliche, hohe Flächen, blau gespritzt, auf die wieder Schriftbahnen aufgesetzt sind, für Schönheit Max Factor, für Charme, wobei die mittlere blaue Fläche mit dem Firmennamen Max Factor, die genau an der Biegung des Gebäudes errichtet wurde und diesen Bogen selber mitbeschreibt, höher aufragt als die beiden Aufbauten daneben, mit dem Werbespruch For Charme, der sich über der Front an der von Osten herkommenden Coventry Street steht, und dem For Beauty, der sich auf dem Teil der Gebäudefront erhebt, der an der Shaftesbury Avenue liegt, oder dann die über dem abschließenden Sims am Ansatz des Daches hinausgezogenen Aufbauten des Gebäudes gegenüber, dessen durchgehende Front in einer gleichen, sanft abgerundeten Biegung vom Platz her sich zu der dort endenden Shaftesbury Avenue hinzieht und von der noch weniger zu erblicken ist als von der mit dem Aufbau von Max Factor, da diese Fassade nahezu völlig verkleidet ist, verborgen hinter senkrecht hochlaufenden Bahnen, die über den kleineren Reklameschriften der Läden beginnen, den zwei Uhren des Juweliergeschäftes Saki & Lawrence, von denen strahlenförmig dünne Leuchtstäbe ausgehen und die jeweils über eines der beiden Fenster auf der Fläche zwischen Erdgeschoss und erstem Stock dieses zur Gliederung der Fassade deutlich durch Gesimse gekennzeichneten Zwischenraumes angebracht sind, breite Bahnen aus aufeinandergesetzten Glaskästen, auf die unregelmäßig verteilt helle Kreise, gläserne Ringe aus Neonröhrchen, die wahrscheinlich hochperlende Luftblasen darstellen sollen, aufgesetzt sind, blau verblichene Bahnen, die jeweils zwischen zwei Fenstern die Stockwerke hochlaufen bis zum Dachansatz oder die in einem Abstand voneinander hochgezogen worden sind, dass immer zwei der in jedem Stockwerk dicht nebeneinander liegenden länglich hohen Fenster frei bleiben, Fenster, die in der Mitte waagerecht geteilt sind und nur durch schmale Pfeiler, die aus der Hauswand etwas heraustreten und wie Säulen in Schaft, Fuß und Kapitell aufgegliedert sind, voneinander getrennt werden, eingesetzt in diese eine, die ganze gebogene Gebäudefront einnehmende Reklamefläche, drei rote, waagerechte Schriftbalken mit weißen, durch Blechgehäuse hervorgehobenen Buchstaben, Balken mit der Aufschrift des Firmennamens Schweppes, die so zueinander innerhalb dieser Fläche angeordnet sind, dass in der oberen Hälfte zwei Schriftbalken nebeneinander liegen in gleicher Höhe, die sich vom Rand der Fassade zur Mitte hinziehen und drei der senkrechten Bahnen zusammenhalten, während darunter der dritte Schriftbalken liegt, der die mittleren beiden der insgesamt sechs Bahnen umfasst und neben dem rechts und links, dieses Mal ohne einen balkenartigen roten Hintergrund, das Wort Tonic angebracht ist, das sich über die beiden Bahnen am Rand hinzieht, eingefasst die ganze Fläche von einem rechteckigen gelben Streifen, der breiter als die Einfassungen der Reklameflächen des Gebäudes gegenüber ist und der Hausfront ein kastenähnliches Aussehen gibt, auf der oben aufgesetzt, am Dachsims, was sich aber nicht genau feststellen lässt, weil er durch die Verkleidung verborgen wird, sich in gleicher Höhe wie der von Max Factor der Aufbau für eine Zigarettenmarke erhebt, der auch die Krümmung der Gebäudefront mitvollzieht und der in der Mitte ebenfalls etwas höher ist für die Aufforderung Smoke, rauche, sodass das dahinterliegende Dach völlig verschwunden ist, die aus dem Dachstuhl nach vorn herausgebauten Mansardenfenster und die weiter hinten aufragenden Schornsteine mit ihren breiten, überstehenden Abdeckungen, die eckigen Kaminköpfe mit den 3-4 Röhren, Dächer, die bei allen Gebäuden ringsum flach sind und stumpfwinkelig, walmdachartig angelegt, verschwunden hinter diesen hohen Aufbauten, den breiten Schriftbahnen, die die Reklamen an den Fassaden nach oben hin fortsetzen und abschließen, sodass wegen der Überfülle an Leuchtschriften, des buntfarbenen Gewirrs von Buchstaben, der verschieden großen Glasflächen und Blechgehäuse, diesem verwirrenden Durcheinander von gerüstartigen Eisenkonstruktionen, Schienen, Gestängen und Neonröhren, die die Fronten der Gebäude bedecken, als ob alle Gebäudefronten ringsum die gleiche Fülle an Reklamen aufwiesen, das gleiche verwirrende Durcheinander in dem Maß wie an dieser Seite des Platzes und als ob es sich tatsächlich um beliebige Ausschnitte handelte, um beliebig gewählte Standpunkte, von denen aus diese Ansichten gemacht worden sind, es immer aber nur diese eine Seite ist, die Nordseite des Platzes, die auf den Aufnahmen immer wieder und wieder erscheint, auf den Postkarten und Fotografien in den Bildbänden über London, schwarz-weiß oder farbig, meistens farbig, wobei auf den ersten Blick sich feststellen lässt, dass die Bilder, besonders diejenigen Farbaufnahmen, die den Platz mit den erloschenen Reklamen an den Gebäuden der Nordseite und dem üblichen Großstadtverkehr, der chaotisch anmutet, in Wirklichkeit aber, wenn auch etwas stockend, durch Ampeln geregelt sich abwickelt, dass diese Bilder retuschiert und in den Farben greller, leuchtender gemacht worden sind. Fotografien mit dem Brunnen im Vordergrund, der in der Mitte des Platzes errichtet, sich wie eine Verkehrsinsel ausnimmt und auf keinem der Bilder fehlt, die entweder hauptsächlich eine Ansicht des Eckgebäudes bieten mit dem großen Schaubild von Wrigley's Chewing Gum, diesem weit ausgeschwungenen Bogen von hintereinander gestaffelten weißen Packungen, neben denen genau an der Biegung der Hausfront in gelber Schrift Healthful, Delicious, Satisfying in drei untereinander gesetzten Schriftbalken zu lesen ist und auf deren mittleren Balken dem Wort Delicious die Spitze eines grünen Pfeiles weist, dessen Schaft zugleich die Umrandung der letzten vorderen großen Packung mit der Aufschrift Spearmint darstellt. Dieser Fläche, die über zwei Stockwerke ausgedehnt worden ist und noch über die Biegung hinaus sich bis in die Shaftesbury Avenue hinzieht, an deren Seite ebenso in der Höhe zwei Stockwerke einnehmend, doch in der Länge kürzer, die grün-gelbe Reklame mit dem Wappenschild angebracht ist, die im Gegensatz zu der Fläche von Wrigley's, die in der Höhe den ersten und zweiten Stock einnimmt, den zweiten und dritten Stock umfasst und über der sich dann unmittelbar der Aufbau der Max Factor-Reklame befindet, for Beauty, Max Factor, for Charme, klein für Schönheit, groß Max Factor, klein für Charme, fließend, wie einer ruhigen, ausgewogenen Handschrift nachgebildet die Werbesprüche for Beauty, for Charme, denen gegenüber der Firmenname Max Factor in Druckbuchstaben auf den hellblauen, halbkreisförmig gebogenen Hintergrund aufgesetzt ist, unter Verwendung einer Schrifttype, deren Buchstaben allerdings schmal sind und trotz ihrer Größe nur nicht plump oder aufdringlich wirken, sondern vielmehr dem zierlichen, eleganten Schriftzug der beiden kleineren Leuchtschriften daneben angepasst sind. Fotos, die meistens als Ansicht von dem Platz hauptsächlich dieses Eckgebäude zeigen, mit der dort endenden Shaftesbury Avenue, von der, je nachdem aus welchem Blickwinkel die Ecke aufgenommen worden ist, dann mehr oder weniger weit in sie hineinreichend eine Art Durchblick zugleich mitgeboten wird, sodass die hinter den Eckgebäuden liegenden Häuser, die nicht mehr mit Reklamen bedeckt sind, nun die architektonische Gliederung der Fassaden, die bei all den Gebäuden ungefähr gleich ist, deutlich zu erkennen geben, die übereinanderliegenden langen Reihen gleichartiger Fenster, die von weitem aus gesehen an einen Säulengang denken lassen und schmal und hoch sind, voneinander jeweils nur durch schmale Pfeiler getrennt, die etwas hervortreten, die Zwischengesimse, die die einzelnen Stockwerke voneinander absetzen, Gurt- und Kappgesimse, und die zwischen dem Gurt- und Kappgesimse waagerecht die ganze Front eines Gebäudes sich entlang ziehenden schmalen Streifen, die gelegentlich friesartig mit Zementverzierungen ausgefüllt sind, und weiter weg, oben, die Giebel, Dachstücke, nach vorn aus dem Dach herausgebaute Fenster, ein Turm, Kuppeln, wo hinter dem zusammenhängenden Gebäudekomplex kurz vor der Biegung von Osten her die Denman Street auf die Shaftesbury Avenue stößt, Diese Fassaden, die Gebäudefronten grau, alle in demselben Grauton gehalten, verschmutzt und dreckig, alt, mit Staub überzogen, der sich überall auf allen vorspringenden Teilen niedergeschlagen hat und selbst in den Stein eingedrungen zu sein scheint, der diesen Sandstein, aus dem die meisten Häuser gebaut sind, stumpf grau bis grau-schwarz eingefärbt hat, rußig blind, ein Farbton, der trotz des in der Straße sich stauenden Verkehrs, trotz dieser Personenwagen, die in zwei Schlangen sich auf den Platz zubewegen oder die aus ihm herausgeschert sind, trotz dieses Durcheinanders von Personenwagen und Bussen, roten, länglichen Kästen mit Oberdeck, trotz dieses Gewirrs von Passanten an den Seiten, der Läden, der über den Läden weiter hinten heruntergelassenen Markisen ein ödes, eintöniges Bild von ihr entstehen lässt, einfarbig grau, in dem hier und da einige hellere Flecken eingesetzt sind, oder aber dann, mehr nach Osten gewandt, einen Durchblick gebend auf die Coventry Street, die nicht wie die Shaftesbury Avenue in einem Bogen auf den Platz zuläuft, sondern geradlinig auf ihn zustößt und in die, obwohl er als einer der sechs wichtigen Straßenzüge gilt, die auf den engen Platz zulaufen, kurz vor dem Platz, der trotz des in der Mitte errichteten Brunnens auf dessen, wie die den Brunnen umgebende freie Fläche und die zwei Treppenabschnitte zu je vier Stufen nicht runden, sondern achteckig gebrochenen, dreiteiligen Aufbau eine Skulptur gesetzt ist, die eines mehr in einem Schweben als im vollen Lauf erstarrte, leicht vornübergeneigten, geflügelten Eros nichts anderes darstellt als einen gewöhnlichen Hauptverkehrsknotenpunkt oder aber schon tatsächlich am Rand des Platzes, je nachdem, ob der keilförmig sich verbreiternde Ausgang der Coventry Street noch als Teil eben des Platzes genommen wird, dort, wo vom Brunnen aus gesehen in dieser Straßenflucht ein Gebäude vorspringt, dessen vorstehende Ecke mit drei gleich großen, fast quadratischen Reklameflächen verkleidet ist, einer roten Fläche mit darin eingelassener oder aufgesetzter weißer Schrift, der darunterliegenden dunkelblauen Fläche, auf der wieder in weißer Leuchtschrift Osram adds life to your lighting steht und dessen untere Hälfte von einer stark vergrößerten, waagerecht liegenden Glühbirne ausgefüllt wird und der darunter befindlichen, gleich über dem Eingang eines Ladens hochgezogenen, von einem weißen Streifen eingefassten, hellblauen Fläche einer Luftverkehrsgesellschaft mit dem Firmenzeichen, einem liegenden V in der Mitte, der aus Süden kommende Haymarket einmündet, einen Durchblick auf die Coventry Street oder, je nachdem, noch auf den in die Richtung hin wie ein Keil sich verengenden Platz, wo gleich hinter jenem mit Reklamen über- und überbedeckten Eckgebäude ein Bauwerk liegt, das etwas vorgezogen ist und dessen Vorderfront an einen antiken Tempelbau erinnert mit seinem stumpfwinkligen Giebel und langen, sanft abfallenden Giebelschenkeln, dem einem griechischen Tempel nachgeahmten, aber unverziert gebliebenen Architrav, der, da die eigentliche Hauswand weiter zurückliegt, auf vier hohen, freistehenden Säulen ruht, die sich vom ersten Stockwerk an auf einem mehrstufigen, streng gegliederten Unterbau erheben und an deren mittleren beiden Säulen ein großformatiges, die ganze Höhe der Säulen einnehmendes farbiges Plakat haftet, das einen Mann im Smoking von der Hüfte anzeigt, dessen Haltung gerade und aufrecht ist und der den Kopf kaum merklich heruntergebeugt hat, sodass der Lauf der Pistole, die er in der rechten Hand senkrecht hochhält, mit streng angewinkelten Arm, der die Stilisierung einer derartigen Haltung deutlich macht, fast die Lippen berührt, als blase er gleich nach dem abgefeuerten Schuss den Lauf wieder sauber, einen Mann, der ungerührt starr gerade ausblickt, als sei er sich seiner Sache völlig sicher und um den herum kleiner und weiter im Hintergrund eine Anzahl Frauen gruppiert ist, in den verschiedensten Posen, sitzend, ein Bein lang ausgestreckt, leicht und sommerlich, wie für einen Aufenthalt am Strand gekleidet, mit weit aufgeknöpfter Hemdbluse, sodass die Ansätze der Brüste zu sehen sind, bunt das großflächige Plakat, neben dem zu beiden Seiten an den äußeren Säulen in Leuchtschrift die Namen der Schauspieler stehen und über das unten in größeren, mächtigeren Druckbuchstaben als die Namen oben, in der Länge die ganze Breitseite der Hausfront einnehmend, der Schriftbalken mit dem Titel des Films Thunderball läuft, der schon seit Wochen in diesem Theater gezeigt wird, dem London Pavilion, wie aus den steifen, dünnen Neonstäben zu entziffern ist, die in die dreieckige Giebelfläche eingesetzt sind, klein, in der spitzwinkligen Ecke mit verkürzten Buchstaben beginnend, die in der Höhe dann dem ansteigenden Giebelschenkel folgend jedes Mal etwas größer, höher werden, bis der Buchstabe P die Spitze des Dreiecks in der Mitte erreicht und somit die größtmögliche Höhe von der Grundlinie besitzt, wodurch aber insgesamt ein Missverhältnis entsteht, weil beide Wörter nicht gleich viele Buchstaben enthalten. Fassaden, die wieder reich durch Gesimse gegliedert sind, durch schmale, längliche Pfeiler, die etwas aus der Hauswand zwischen den Fenstern hervortreten, Pfeiler mit strengem, schmucklos wirkenden Kapitellen, Rundbogen, lange Reihen gleichartiger Fenster, Friesstreifen, Gebäudefronten, die wie ausgebrannt aussehen, erloschen, leer und tot. London Piccadilly Circus, so nannte der Dichter Rolf-Dieter Brinkmann seinen Text, den er am 4. März 1966 zum ersten Mal im Deutschlandfunk las. Aus Anlass des 30-jährigen Todestages und 65. Geburtstages Rolf-Dieter Brinkmanns senden wir in unserer nächsten Folge unserer Leserei mit Lesungen von ihm einen Text mit dem Titel »Ein Vorfall«. Redaktion der Sendung heute hatten Michaela Schmitz und Hajo Steinert. Am Mikrofon verabschiedet sich Hajo Steinert.